Das Glück der anderen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Stuart Onan. Hochsommer in Friendship ist alles still. Die Männer bestellen die flimmernden Felder. Kinder warten in den Bächen, planschen in den kühlen Teichen. In der Stadt verweilen Frauen in der Schwüle des Hutgeschäfts, beugen sich über Stoffballen oder Fässer voll klumpigem Mehl. Nur der Güterzug ist zu hören, der eine Meile entfernt auf dem Weg nach Süden vorbeirattert und Funken über die Baumwipfel sprüht. Dann wieder Stille. Das Summen der Insekten. Der windstille Nachmittag. Kühe zucken und schlagen mit den Schwänzen. Diese sonnigen, trägen Hochsommertage gefallen dir. Alle hoffen, dass es bald regnet. Am Sägewerk türmt sich das staubtrockene Sägemehl und von dem verdorrten Gestrüpp in den Wäldern droht Feuergefahr. Doch die Hitze hat auch etwas Angenehmes, wie sie über der Dachpappe flimmert, jedes Geräusch erstickt und die Stadt umhüllt. Bis auf Millie und Elsa Sullivan, die mit Gabeln und Messern aufeinander losgegangen sind, und Mrs. Götz, die während des Gottesdienstes gestorben ist, hattest du in letzter Zeit nicht viel zu tun. Und es ist dir recht, du arbeitest gern für dein Geld. Aber wenn man dich braucht, ist immer ein Unglück im Spiel. So oder so, Leichen zu bestatten ist kein Problem. Nur die Arbeit als Polizist ist anstrengend. Wenn man in beiden Funktionen gebraucht wird, kann es einem zu viel werden. Doch seit deiner Rückkehr ist das erst einmal vorgekommen. Du hast Arnie Soderholms Kopf schräg auf das Kissen gebettet und sein Haar so gekämmt, dass man nicht sehen konnte, wo sein Bruder Eric ihn mit dem Stein getroffen hatte. Es war um einen Hund gegangen. Du hast den einen Bruder in die Zelle gesperrt und den anderen das Kinn voll Sägemehl in den Eiskeller gelegt. Den Stein hast du in einer Käseschachtel aufbewahrt und das Geständnis des Jungen bereitgehalten, damit der Marshall es in die Hauptstadt mitnehmen konnte. Er war überrascht, dass du Arnies Schädel so gut hingekriegt hattest. Machen Sie sonst noch was? Ich predige ein bisschen. Du hast dich bemüht, deinen Stolz zu verbergen. Es hat den Marshall, der mit der Postkutsche aus Madison nach Friendship gekommen war, nicht wirklich interessiert. Leichenbestatter, Sheriff, Prediger. Alles Möglichkeiten, das Paradies zu preisen und Gott dafür zu danken. Der Marshall war kein gläubiger Mensch. Er hätte dich ausgelacht. Hier in der Stadt macht sich manch einer über dich lustig. Die finden, dass du zu ernst bist. Ein rührseliger Dummkopf. Sie denken, dass der Krieg dich verändert hat. Vielleicht aber zum Guten. Das ganze Gerede schmälert nicht deine Zuneigung zu ihnen. Es ist deine Stadt. Sie sind deine Leute. Das ist Bitsy, Old Myers Kleinste. Sie wirbelt Staub auf und macht sich die Strümpfe schmutzig. Du stehst draußen auf der Treppe, ohne den großen Braunen zu beachten, der vor Fentons Laden angebunden ist und den Kopf in den Wassertrog steckt. Das ist das einzig Seltsame an dir. Du bist nicht mehr gern mit Pferden zusammen, was verständlich ist, da du sie während der Belagerung essen, dich zum Schutz in ihre warmen, toten Eingeweide wühlen musstest. Doch darüber sprichst du nicht. Oder nur zu Martha, die es auf keinen Fall verraten würde. Inzwischen fragt dich in Friendship keiner mehr, warum du Fahrrad fährst oder mit der Dresine über die rostigen Bergwerksgleise durch die Wälder rollst. Die alten Arbeiter müssen es den neueren Einwanderern erklären. Den Norwegern, die zu ihren Familien stoßen. Den Polen, die fassungslos aus der Postkutsche steigen. Den Leuten aus Cornwall, die nicht wissen, dass das Bergwerk von Friendship stillgelegt ist. Sachte, sachte! Da liegt ein toter Mann! Jetzt mal langsam! Was ist los, Schätzchen? Pa sagt, da liegt ein Mann. Jemand aus der Kolonie? Die Holy Light Colony. Hauptsächlich Leute aus der Großstadt. Angeführt von einem Mann namens Chase. Chase hat das alte, verlassene Bergwerk von Noakes gekauft. Das Herrenhaus, das Lager, alles. Es heißt, er predigt vom jüngsten Gericht. Es heißt, er hält nachts in den Schächten Gottesdienste. Er schläft mit den Frauen seiner Anhänger, isst nur ungesäuertes Brot, wie ein Wüstenprophet. ein wild reinblickender Säulenheiliger. Du hast keine vorgefasste Meinung über ihn, darauf legst du großen Wert. Diese Bereitschaft, alle Seiten zu hören, alle zu mögen, ist typisch für dich. Du glaubst nicht mehr an das Böse, es ist eine Sünde. Paten hinter dem Bienenstock gefunden, du sollst kommen. Du setzt sie auf die Lenkstange und fährst wackelig los. Doch dann findest du dein Gleichgewicht. Bitsy hat noch nie auf einem Fahrrad gesessen und sie lacht und drückt die Finger fest zusammen. Du braust zwischen Feldern voll hoher, regloser Gerste hindurch. Eine einzelne Wolke schwebt am Horizont, als würde sie übers Wasser treiben. Die beiden Meierjungs, Zwillinge in zueinander passenden Arbeitsanzügen, stehen im Garten und hacken Unkraut. Marcus und Thaddeus. Als sie an ihre Strohhüte tippen, kannst du sehen, wo ihre Bräune aufhört. Ihre Stirn sind käseweiß. Old Meyer ist hinterm Haus und schabt Honig in eine Schüssel. Sein Bienenschleier ist zurückgeschlagen und eine Biene sitzt wie eine Träne auf seiner Wange. Er deutet mit dem tropfenden Messer zum Waldrand. Weiß nicht, wer es ist. Ein Landstreicher? Könnte sein. Sieht aus, als wäre er im Krieg gewesen. Was ist denn passiert? Keine Ahnung. Hab ihn mir nicht genau angeguckt. Hab bloß gesehen, dass er tot ist. Ganz grün um den Mund. Wie weit drin liegt er? Da gehen Sie einfach geradeaus. Der Mann, den du findest, liegt neben den Überresten eines heruntergebrannten Lagerfeuers auf dem Bauch. Die Stulpen seiner blauen Uniform sind durchgescheuert. Die Knöpfe fehlen. Er sieht nicht grün, sondern eher gelb aus. Aber er ist zweifellos noch jung. Nicht älter als 30 und bartlos. Sieht so aus, als wäre es schnell gegangen, als hätte er auf dem Baumstamm gesessen und wäre einfach vornübergefallen. Von hinten abgeknallt oder erschlagen. Unter einem Farnwedel liegt eine Blechtasse. So eine hat 3 Jahre lang auch an deiner Hüfte gescheppert. Er trägt dieselbe Jacke, denselben Gürtel, dieselbe Kappe wie du. Bei deiner Heimkehr. Du wirst nach Shawano, den Nachbarort, telegrafieren und Bart Cox sagen, dass er nach Landstreichern Ausschau halten soll. Bart war mit dir zusammen in der Schlacht von Bloody Run und hat eine Minierkugel in den Arm bekommen. Die Wunde ist schlecht verheilt und hat sich entzündet. Mit der anderen Hand ist Bart noch immer ein Meisterschütze. Herr, erbarme dich seiner. Denn meine Gedanken sind. Du betest. Dann drehst du ihn um. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Kein Blut auf seinem schmutzigen Unterhemd. Keine Einschusslöcher. Kein Bowie-Messer zwischen den Rippen. Seine Nagelhaut ist lila, als hätte er sie in Wein getaucht. Alles in Ordnung. Und du fragst dich, wie lange er wohl schon tot ist. Du musst mit Doc sprechen. Sehen, was er dazu sagt. Du steckst die Kappe und die Tasse in die Jacke des Mannes. Verschränkst deine Arme vor dem Bauch, obwohl sie sich widersetzen. Keine Angst. Wir werden dich schon anständig herrichten. Martha sagt, du sprichst mehr mit den Toten als mit den Lebenden. Und das könnte stimmen, obwohl sie es nicht ernst meint. Manchmal führst du im Keller lange Gespräche mit den Toten, die du gerade herrichtest. Während du sie ausbluten lässt, versuchst du herauszufinden, was du wirklich über Gerechtigkeit, Schicksal oder den Himmel denkst. Old Meyer lässt einen der Zwillinge des Gespannten und dir helfen, den Toten auf den Wagen zu heben. Der Junge verzieht bei dem Gestank das Gesicht und bemüht sich, die Leiche nicht anzuschauen. Du weißt nicht, welcher von beiden es ist, Marcus oder Thaddeus. Du breitest ein Stück Sacklein über die Leiche. Er steigt auf den Bock. Bring ihn direkt zu Doc Gutterson. Ja, Sir. Als die Pferde den Hof überqueren, ruckelt der Tote hin und her und seine Absätze poltern auf der Pritsche. Die Blechtasse scheppert und fällt dann glitzernd ins Gras. Bitsy rennt durch das Timotheusgras, hebt sie mit beiden Händen auf, als wäre es ein preisgekröntes Küken und gibt sie dir. Du steckst die Tasse in die Tasche und gehst zu deinem Fahrrad, das im Schatten des Dachvorsprungs steht. Wir werden sehen. Heute Abend lade ich das Gewehr mit Steinsalz. Da können Sie aber Gift draufnehmen. Lassen Sie Ihre Hunde raus, das wird reichen. Welche von beiden ist das auf dem Wagen? Thaddeus. Irgendwelche Probleme mit der Kolonie? Nein, war in letzter Zeit ziemlich ruhig. Haben Sie den Mann angefasst oder sich an ihm zu schaffen gemacht? Nein, Sir. Es gefällt dir nicht, dass Meyer dich Sir genannt hat. Er hat Geldsorgen gehabt. Deshalb imkert er jetzt, verkauft den Honig in der Stadt. Vor Elmers Tod wäre sowas nicht vorgekommen, aber jetzt muss er sich ganz allein um Bitsy und die Zwillinge kümmern. Das kann einen Mann zur Verzweiflung treiben. Letzten Monat hat Orley Marston in Shawano 2 Kälber verloren. Und der Stationsvorsteher hat ihn erschossen, als Orley versuchte, den Bahnhof auszurauben. Du trittst in die Pedale, greifst nach der Tasse und schiebst sie beiseite, damit sie dich nicht mehr stört. Du trittst fest in die Pedale, um an Thaddeus vorbeizukommen. Schenkst dem Pferden keine Beachtung, winkst dem Jungen zu. Nach ein paar Minuten kannst du ihn schon nicht mehr hinter dir sehen. Nur noch die Felder, die Bäume, den Himmel. Im Vorbeifahren siehst du, dass eine Frau in den leuchtenden Stoppeln liegt. Zuerst denkst du, es ist eine Feldarbeiterin, die ein Nickerchen macht. Doch sie trägt ein Hemdkleid. Ihr Haar leuchtet wie trockenes Stroh. Sie liegt da, das Gesicht nach unten, wie der Mann auf dem Wagen. Und du hältst an, springst vom Rad und über den Straßengraben. Denkst, dass das nicht sein kann. Zwei am selben Tag. Sie stammt aus der Großstadt. Das siehst du an ihrem hauchdünnen Unterrock, an den Strümpfen und den hochgeknöpften Schuhen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wahrscheinlich aus der Kolonie. Ihre Beine sind zerschrammt und blutig. Ihre Strümpfe zerrissen. Ich liebe Jesus. Du blickst zur Straße zurück und siehst Thaddeus, den Staub aufwirbelnden Wagen. Du schwenkst beide Arme über den Kopf. Thaddeus hält an und die Staubwolke hüllt ihn ein. Ich habe Jesus gesehen. Ich weiß. Es ist zwecklos, sich mit Verrückten zu streiten. Du reichst ihr die Hand, sie ergreift sie und du ziehst sie hoch. Dirigierst sie zu Thaddeus und dem Wagen. Er wartet auf uns alle. Ja. Ich weiß manches über ihn. Bruder Chase sagt, er rettet uns alle. Die Geläuterten und die Kranken. Meinen Sie, dass das stimmt? Natürlich. Wir sind alle gerettet. Das ist keine bequeme Lüge. Alle. Du glaubst es wirklich. Aber du bist nicht krank, Bruder. Nein. Dann ist es einfach, gläubig zu sein. Du bist anderer Meinung. Nix aber bloß. Du weißt, dass Martha sich Sorgen macht, wenn du deinen Glauben zu wichtig nimmst. Drum hast du angefangen, dich, wenn die Zelle leer ist, in deinem Büro hinzuknien und auf dem kalten, harten Boden zu beten. Es ist einfacher, es zu verbergen, es geheim zu halten. Steigen Sie auf. Du schämst dich dafür. Hast du Jesus gesehen? Nein, Ma'am. Er sieht uns alle. Das stimmt. Alle stinken. Auch die Geretteten. Mein Daniel hat gestunken. Wir haben ihn gefunden, aber es war schon zu spät. War er in der Kolonie? Bruder Chase sagt, es ist eine Sünde, sich dem Willen Gottes zu widersetzen. Daniel war ihr Mann? Die Kleinen holt er zuerst zu sich. Tut mir wirklich leid, Mann. Der Himmel ist voller Kinder. Stimmt. In der Stadt ist es grün und kühl. Im Schatten kommt dir der Tag wieder ganz unbeschwert vor. Du wirst Martha überreden, ein Lied zu singen, während du Harmonium spielst. Und wenn Amelia im Bett liegt, werdet ihr euch gegenseitig aus Mrs. Stowes Roman vorlesen, bis ihr das Kapitelende erreicht habt. Einer von euch wird den Docht der Lampe löschen. Und im Dunkeln wird Marthas Hand deine suchen. Jacob. Wird sie sagen und dir angenehme Träume wünschen. Und während du neben ihr liegst und stumm deine Gebete sprichst, wirst du denken, wie wunderbar die Welt ist und was für ein Glück du hast. Und du wirst Gott danken und ihm sagen, wie froh du über alles bist. Selbst über die Hitze, den Staub, die Tränen dieser verrückten Frau. Docs Sprechzimmer ist leer und dunkel. Hallo. und es duftet nach frischen Veilchen. Ich bin's. Hab jemanden mitgebracht. Doc Gutussen schlägt den Vorhang zurück wie ein Zauberkünstler. Er ist gerade aufgestanden. Klein und gepflegt in Nadelstreifenanzug und gestärktem weißem Hemd. Das Haar pulmalisiert und in der Mitte gescheitelt. Ach du meine Güte. Der Schnurrbart gewichst. Du erzählst ihm, wie du sie gefunden hast. Schon gut, verstehe. Er widmet sich ihrem Hals. Er hebt ihr Kinn an, um den Kiefer abzutasten und du siehst, dass er die Hand verbunden hat. Bringt inzwischen den anderen Burschen rein. Das hier dauert bestimmt eine Weile. Du versuchst, den Soldaten mit dem Leinenstoff zu verhüllen. Ziehst ihn wie ein Sack über die Pritsche, packst ihn unter den Achseln. Der Junge steht bloß daneben. Thaddeus packt ihn an den Knöcheln. Du gehst rückwärts, deine Absätze suchen nach der Gehsteigkante, nach der Stufe. Du drückst die Tür mit der Schulter auf und die Klingel ertönt. Leg ihn hin, auf den Boden, sofort. Er kniet sich neben das Gesicht des Mannes. Er beugt sich dicht über ihn wie ein Liebhaber, schiebt ihm eine Hand zwischen die Zähne und zieht die Kinnlade runter. Docs Finger wühlen in dem Mund des Mannes unter seiner Zunge herum, als würden sie nach einem versteckten Edelstein suchen. Thaddeus steht wie angewurzelt neben dir. Bringt ihn nach nebenan zu dir, aber passt auf, dass er ihn nicht so oft berührt. Was ist los? Bringt ihn erstmal in deinen Keller. Wir sprechen drüber, wenn ich mit ihr fertig bin. Irgendwelche Probleme mit ihr? Könnte man sagen. Bringt ihn einfach runter, ja? Und denkt dran, euch die Hände gut zu waschen. Du deckst den Soldaten wieder mit dem Stück Sack Leinen zu. Er hebt ihn hoch und du gehst erneut rückwärts. Du streifst den Türpfosten und ihr wankt zu deinem Büro, das gleich nebenan liegt. Es ist offen und ihr schleppt ihn rein und jetzt nach unten. In einen Raum, von dem die Jungs in Friendship nur im Flüsterton sprechen. Viel zu sehen gibt es nicht. Die Lehmwände. Der Tisch, dessen Abfluss in einen Eimer mündet. Ein paar Fässchen voll Balsamierflüssigkeit. Ein Gärdreieck neben einem Stapel getrockneter Zederbretter, die auf die drei üblichen Längen zugeschnitten sind. Er legt den Soldaten auf den Tisch. Wenn du allein wärst, würdest du ihn festschnallen und die Kurbel drehen, damit das Ganze kippt. Doch der Junge hat für heute genug mitgemacht. Du bedankst dich bei ihm und er stapft die Treppe rauf. Oh, ganz schön kalt da unten. Das ganze Jahr dieselbe Temperatur. Im Winter lagerst du dort unten die Toten von Friendship. Und dann warten ihre Särge, bis der Boden wieder auftaut. Bist du's, Jacob? Ich bin's. Mach dir nicht die Mühe, ihn auszuziehen. Beerdige ihn einfach. Und pass auf, dass du ihn nicht so oft anfasst. Was hat er denn? Diphtherie. Diphtherie tötet schnell. So viel weißt du. Du musst an die Worte der Frau denken. Die Kleinen holt er zuerst. Wir können weggehen. Wir nehmen mit, was wir brauchen und fahren zu Tante Betty. Das geht nicht, Martha. Eure Gesichter berühren sich fast. Dein Schenkel klemmt zwischen ihren Knien. Ich kann nicht. Das weißt du. Ja. Siehst du enttäuscht, dass du am liebsten nachgeben würdest? Jacob. Und das weiß sie. Vielleicht sollte ich mit Amelia zu Betty fahren. Nur zu Besuch. Wie würde das aussehen? Das ist mir egal. Egal? Nein, aber was soll ich denn tun? Den ganzen Tag im Haus bleiben, während du rausgehst. Wenn du dich ansteckst, was dann? Du kannst fahren, wenn du willst. Ich sage, dass ihr einen Besuch macht. Nein, wir bleiben. Ihr löst euch voneinander, kehrt einander den Rücken zu. Doch dann drehst du dich um und schmiegst deine Knie in ihre Kniekehlen. Sie nimmt deine Hand und beißt dich zum Zeichen der Verzeihung in den Fingerknöchel. Ich werde mich in Acht nehmen. Doc wird bei mir sein. Ich weiß. Schließlich eine lange Stille. Ihr Atem leise und gleichmäßig. Und dann ertönen im Kinderzimmer ein Hieksen und ein langgezogener Schrei. Martha seufzt und schlägt die Steppdecke zurück, tappt zur Wiege, um Amelia zu beruhigen. Du liegst im Dunkeln. lauschst dem Knarren der Wiege und Amelias Glucksen. Marthas Lied über das kleine Lämmchen. Bei Tagesanbruch wachst du plötzlich auf und riechst die Butter in der Pfanne. Draußen ist wieder herrliches Wetter und du versuchst, die Gedanken an den Sarg abzuwehren, den du am unkrautbewachsenen Friedhofsrand vergraben hast. Und an die Frau, die Doc in seiner Praxis eingeschlossen hat. Es kommt dir ungerecht vor, dass dieses Wetter den Tod bringen kann. Regen, lange graue Tage und Kälte fändest du dafür angemessener. Du knöpfst dein sauberes Hemd zu und findest, dass du auf deine Art genauso pingelig bist wie Doc. Aber auch das hat was mit Verantwortung zu tun. Ein Offizier ist für seine Männer ein Vorbild an Sauberkeit, Disziplin und Anstand. Und eine Stadt blickt wie eine Armee auf ihre Führer. Es sieht dir ähnlich, standhaft zu sein, wenn panische Angst angebrachter wäre. Schaust du zuerst bei Doc vorbei? Vielleicht geht's ihr ja heute schon besser. Hoffen wir es. Bei sowas weiß man nie. Hast du Bart schon Bescheid gesagt? Hab ihm gestern telegrafiert. Was meint er dazu? Hat uns viel Glück gewünscht. Die Kirchenglocke schlägt 7:30. Wenn der Soldat aus eurer Stadt käme, würde Cyril Lemke, der Küster, die Glocke für jedes Jahr seines Lebens einmal läuten lassen. Doch der Mann war ein Fremder. Und so geht die Sonne in aller Stille auf. Als du die Main Street erreichst, steht Chase' leerer Wagen vor Docs Praxis. Die Pferde sind so angebunden, dass sie nicht aus dem Trog trinken können. Sie sehen dich und stampfen ungeduldig auf, als ob sie wie Jagdhunde deine Angst riechen könnten. Ich habe Reverend Chase gerade von den möglichen Folgen der Krankheit erzählt. Kann ich sie jetzt sehen? Ich spreche nicht von diesem Fall, sondern vom nächsten, der auftritt. Miss Flynn würde ich gern hier behalten. Sie braucht einen Arzt. Wie lange? Hängt davon ab, wie lange sie noch am Leben ist. Wenn nichts mehr für sie getan werden kann, können wir sie dann nicht mitnehmen? Leider zu ansteckend. Verstehe. Ob ich sie wohl noch mal sehen könnte? Ich kann sie kurz zu ihr lassen, aber ich will nicht, dass sie ihr zu nahe kommt. Miss Flynn hat er sie genannt. Ich will, dass sie sie nicht berühren. Verstehe. Gütiger Gott. Es ertönt ein dumpfes Geräusch, als ob er gestürzt wäre. Ich hebe meine Augen. Er kniet neben ihrem Bett und du siehst sie, ohne es eigentlich zu wollen. Sie sieht aus wie der Soldat, die Augen in dunkle Höhlen gesunken, die Wangen faltig und hohl. Ihre Pupillen bewegen sich, erkennen jedoch keinen von euch. Sie rollen umher, als würden sie einer Fliege folgen. Du stehst neben Doc und schaust Chase beim Beten zu, verspürst den Drang, selbst zu beten. Und als er die Hand nach ihr ausstreckt, kann es keiner von euch beiden verhindern. Er beugt sich herab und drückt ihre Hand an seine Lippen. Als er die Hand zurücklegt, siehst du, dass die Nagelhaut ganz lila ist, dass ihr Blut zum Stillstand gekommen ist, als ob sie bereits tot wäre. Die Tage verstreichen. Du musst Clyde, Millies Kuh, erschießen. Tollwut. Du verbrennst sie. In der Stadt ist es ruhig. Die Wochenmitte ist wie eine Hängematte, in die du sinkst. Du wartest. Du überlegst zusammen mit Doc, ob ihr die Stadt unter Quarantäne stellen sollt, doch er will keine Panik auslösen. Der Frau aus der Kolonie geht es immer schlechter. Alle anderen sind draußen. Martha bleibt den ganzen Tag im Haus. Du siehst zu, wie auf deiner Taschenuhr die Stunden verstreichen. Fährst mit der Draisine zu Korps Tunnel raus, steigst den gewundenen Pfad rauf. Du verfolgst den Güterzug, bis er direkt unter dir ist. Der ganze Hügel bebt, als er durch den Tunnel fährt. Du fragst dich, ob bei Bart in Shawano schon ein paar Fälle aufgetreten sind. Hoffst, dass es nicht so ist. Aber wenn das bedeutet, dass Friendship verschont bleibt. Du würdest das Glück eines anderen nicht gegen dein eigenes eintauschen. Nein. Aber wenn du dich wirklich entscheiden müsstest. Das musst du nicht. Nach dem Abendessen ziehen Wolken auf und du gehst mit Martha durch die Hintertür nach draußen, um gemeinsam mit ihr die Wolken zu betrachten. Du küsst Martha, riechst den Blumenduft des Puders an ihrem Hals. Den ganzen Monat habt ihr auf Regen gewartet. Wenn es jetzt regnen würde, würdet ihr tanzen, euch im nassen Gras wälzen, ohne Rücksicht auf eure Kleider. Amelia schläft und der Abend gehört euch. Martha küsst dich ganz fest, wie sie es immer getan hat. Und der Wind frischt auf. Jacob, komm. Ja. Nicht hier im Haus. Hier. Jacob. Hier? Dann streift sie dir die Jacke von der Schulter und lacht, als ob es ihre Idee wäre. Das Gras ist kühl an deinen Armen. Die Wärme ihres Bauches ist ein Schock. Und du brauchst nichts anderes. Nur das hier. Jetzt. Sie. Immer. Sie stachelt dich lachend an und nimmt dich danach besorgt, weinend froh in die Arme. Ist die Liebe nicht ein Gebet? Ein Glaubensbekenntnis. Die Liebe Gottes zusätzlich zu eurer eigenen oder eure Liebe als ein Teil der Liebe Gottes. Güte, Hoffnung. Zumindest gibt es Barmherzigkeit. Der Wind braust über euch, heult in den Bäumen. Doch am Morgen ist der Himmel wieder in grelles Licht getaucht. Die Blätter sind reglos. Und wieder nimmst du die lange Reihe von Tagen in Angriff. Am Freitag kommt Cyril Lemke kurz vor Mittag angerannt und sagt, dass es draußen an der Straße nach Shawano brennt. Ungefähr eine Meile hinter der Endersbridge. Cyril ist von schlichtem Gemüt. Das ist bei Old Meyer. Er ist älter als Doc. Schätze, ich fahr mal hin und schau doch mal. Im Innern ist er ein kleiner Junge. Brauchen Sie Hilfe? Er leckt sich die Lippen. Ich kann das Wasser aufpumpen. Blinzelt wie eine Taube. Gleich Mittag. Ja. Es hat Gerüchte über Brandstiftung gegeben. Über ein großes Feuer, das im Norden durch ein Dorf am Lake Winnebago gefegt ist und nichts als Wagenachsen und Fassreifen übrig gelassen hat. 30 Tote. Und es heißt, dass die Kinder durchschnittene Kehlen hatten und ihre Leichen vom Feuer unversehrt waren. An der Enders Bridge kannst du es schon riechen. Und dann erklimmst du die letzte Anhöhe vor Meyers Haus und kannst es sehen. Nicht der Wald, sondern ein Schuppen, Old Meyers Räucherhaus. Das Dach des Schuppens ist abgebrannt, eine Wand steht in Flammen. Es dauert eine Weile, doch schließlich gelingt es euch, das Feuer zu löschen. Du stehst da und betrachtest das Werk der Zerstörung, während Meyer in den nassen Trümmern herumstöbert. Er flucht immer noch. Und Thaddeus steht tatenlos neben dir, geduldig wie ein Zugpferd. Und du drehst dich zu ihm um und merkst im selben Moment, dass es nicht Thaddeus ist. Du bist Marcus? Ja, Sir. Wo ist dein Bruder? Im Bett. Ist krank. Ist nie da, wenn man ihn braucht. Was fehlt ihm denn? Irgendein Fieber. Keine Ahnung. Sagt, er hat Halsschmerzen. Er will nicht essen, nicht trinken, gar nichts. Das geht jetzt schon 3 Tage so. Dir fällt ein, wie der Becher des Soldaten vom Wagen herab ins Gras gefallen ist. Und Bitsy? Sobald einer krank wird, erwischt er sie alle. Es ist genauso wie mit dem Feuer. Es ist eine Probe, die zeigt, wie viel wir verkraften können. Sobald einer krank wird, erwischt es sie alle. Das ist verblüffend einfach. Wie ein Stein, der einem den Schädel einschlägt. Genau wie bei Abraham und Hiob. Du erzählst es Doc. Und er ist wütend auf dich. Du hast Meyer nicht gesagt, dass er sich von ihnen fernhalten soll? Doc starrt auf den Schorf an seiner Hand, als würde er etwas ausrechnen. Was ist mit dem Mädchen? Weiß nicht. Dann fahre ich lieber mal hin. Du dankst ihm. Doch er sitzt bloß da und steht nicht auf. Jacob, würdest du dich bitte um Miss Flynn kümmern, während ich weg bin? Ich habe dich gesucht, aber du warst nicht da. Lydia ist sie. Chase war auch schon da, hat ihr was zum Anziehen gebracht. Du willst nicht, dass ich die Leute herrichte. Will ich auch nicht. Und was soll ich tun? Leg das Kleid einfach mit in den Sarg. Die Toten verdienen Respekt. Die Lebenden müssen trauern können. Ich will nicht, dass du sie ausblutest. Auf dem Tisch wirkt sie klein. Kaum größer als 1,50 Meter. Du hast bereits ein paar Bretter auf diese Länge geschnitten. Du findest es falsch, sie nicht herzurichten. Das hast du schon bei dem Soldaten nicht über dich gebracht. Jeder Beruf hat seine Ansprüche, seine Erfordernisse. In seiner Arbeit gibt der Mensch Gott ein Versprechen. Du erwartest, dass ihr Körper irgendwelche Spuren aufweist. Kettenabdrücke an den Knöcheln, Peitschenstriemen zwischen den Schultern. Aber bis auf den leichten Grauton um ihren Mund ist nichts Außergewöhnliches zu sehen. Sie trägt ein kleines Kreuz um den Hals. Es liegt in der Kuhle an ihrer Kehle. Hat er dich gerettet? Oder hast du dich selbst gerettet? Wie ist es, so von einer Welt in die andere überzugehen? Seltsam, beängstigend. Paradiesisch. Sicher. Du denkst an deine Heimkehr aus dem Krieg. Ist es dir anfangs nicht unwirklich vorgekommen? Ich war dankbar. Nein, anfangs war es unwirklich. Wie ein Traum. Als hätte ich einen Traum. Und wie ist es jetzt? Es ist immer noch ein Traum. Du weißt, dass du es nicht tun solltest. Doch du suchst ein leeres Fass, führst einen Schlauch ein, machst über der Ferse einen Schnitt und kurbelst auf einer Seite den Tisch hoch. Du wirst vorsichtig sein. Doc wird nichts davon erfahren. Das Blut rinnt in den Abfluss, trommelt auf den Boden des Fasses. Doch bald läuft es lautlos, dickflüssig wie Öl. Wir sind alle gerettet. Glaubst du das? Wie du dir wünschst, sagen zu können, ja, das glaube ich. Aber es geht nicht. Bist du weggelaufen? Wolltest du mit deinem Liebhaber durchbrennen? Nein. Ich bin im Dunkeln zurückgekommen und habe mich verirrt. Ich wollte zum Bahnhof. Der Zug hält hier schon lange nicht mehr. Das habe ich nicht gewusst. Ich wollte bloß weg. Wo war denn dein Gepäck? Sie haben mir alles abgenommen. Ihr Haar ist von dem Kissen im Krankenzimmer ganz verfilzt. Und als du es auskämmst, steht ein Wirbel hoch. Du leckst an deinen Fingern und machst den Wirbel feucht. Ziehst den Kamm durch und drückst das Haar an. Ein bisschen Puder fürs Gesicht. Rouge. Alles kontrollieren. Hier und da noch einmal auffrischen. Sehr schön. Der Sarg wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Du brauchst nicht mehr Maß zu nehmen. Du gehst unwillkürlich zum richtigen Bretterstapel. Als du nach oben kommst, ist die Dämmerung schon angebrochen, das Gefängnis in Schatten gehüllt. Nach der Kühle des Kellers findest du es in der Dunkelheit heiß. Bist du fertig geworden? Ja. Hast du Thaddeus gesehen? Ich habe beide gesehen. Ich habe das Haus unter Quarantäne gestellt. Und das Mädchen? Ich kann nichts für sie tun. Morgen ist Samstag. Und du hast nicht einmal begonnen, deine Predigt zu schreiben. Abgeschlossen. Genau wie du es ihr gesagt hast. Vielleicht solltest du nach dem Abendessen ein bisschen bei Matthäus blättern, deine alten Notizen durchsehen. Martha! Im Wohnzimmer liegt Emilias Stoffente umgekippt auf dem Fußboden. Martha! Im Esszimmer ist der Tisch gedeckt. Deine Milch ist eingegossen. Martha! Du versuchst es zuerst im Schlafzimmer, steckst den Kopf zur Tür rein. Sie liegt nicht auf dem Bett und du gehst sofort zum Kinderzimmer. Dort ist alles dunkel. Und erst als du das Zimmer betrittst, siehst du Martha im Schaukelstuhl sitzen. Ihr Haar ein heller Rahmen, ihr Gesicht dunkel, nicht zu erkennen. Sie sitzt reglos da, hat die Hände im Schoß. Amelia liegt in ihrem Bettchen und schläft schon. Was ist los? Sie ist krank. Wie meinst du das? Du fragst, obwohl du es bereits weißt. Du weißt es besser als jeder andere. Sie ist krank. Jetzt packt sie dich, umklammert dich, drückt sich mit beängstigender Kraft an dich. Jakob, sie ist krank. Dein Glaube wird dich stets retten. Du sagst es im Dunkeln immer wieder vor dich hin, als ob du es dir auf diese Weise einreden könntest. Eigentlich ist es eine Frage. Und du findest, aus der Antwort ließe sich eine gute Predigt machen. Wann wird dich dein Glaube nicht retten, wenn du zu stark an diese Welt glaubst? An dich? An etwas anderes als Gott, wenn du es nicht zulässt? Wenn du nicht gerettet werden willst? Und warum solltest du es nicht wollen? Weil du es nicht verdienst. In den Nächten während der Belagerung war es ähnlich still. Du hast nicht mehr gewusst, welcher Tag gerade war. Hast dich am Daumen verletzt, als du Fleischstreifen vom Maul des Pferdes geschnitten hast. Du musstest den kleinen Norweger füttern. Er konnte vor Hunger nicht mehr laufen. Ihm fielen reihenweise die Zähne aus. Seine Haare färbten sich rötlich. Sie hat Fieber. Es gibt nichts zu sagen. Keine passende biblische Weisheit, obwohl du bis Sonnenaufgang aus der Heiligen Schrift zitieren könntest. Und so sinkst du auf die Knie. Du schließt bloß die Augen und senkst den Kopf. Und kurz darauf hörst du, wie sie über den Teppich kommt und sich neben dich kniet. Sie ergreift mit kühlem Griff deine Hand und ihr beide konzentriert euch. Fleht Gott an. Versichert ihn eures aufrichtigen Glaubens. Obwohl ihr wisst, dass das für ihn ohne Bedeutung ist. Und dass ihr euch seinem Willen beugen werdet, weil ihr seine Diener seid. Du überlegst, ob du Emilia angesteckt, ob du Martha getötet haben könntest, als du letzte Nacht im Gras mit ihr geschlafen hast. Du hast den Toten an den Knöcheln über den Boden geschleift und Thaddeus hat ihn unter den Achselhöhlen gepackt. Du hast Clytie verbrannt, hast den nach Fleisch stinkenden Rauch eingeatmet. Und jetzt ist Emilia krank. Was gibt es sonst für eine Erklärung? Ich muss es gewesen sein. Ich habe euch beide angesteckt. Geh schlafen. Ich bin mir sicher. Jacob. Du kniest dich vor ihr hin und beichtest alles. Sie beugt sich vor und nimmt dich in die Arme. Ihre Haare fallen dir ins Gesicht und fangen deine Tränen auf. Dein Stolz, deine Sorglosigkeit, deine rührselige Liebe zu den Toten. All das stimmt. Aber dir geht's gut und mir auch. Es könnte doch eine Erkältung sein. Das wissen wir erst, wenn Doc sie sich angesehen hat. Und wenn ich recht habe? Wenn du recht hast. Wenn du recht hast, dann ist es eben so. In Docs Wartezimmer sitzt Fred Lembeck auf dem kleinen Sofa, über seine Arbeitsstiefel gebeugt, seine Hand auf den Knien, als säße er an einem Lagerfeuer. Den anderen Arm hat er durch den Treibriemen einer Dreschmaschine verloren. Es sind die Frauen, Elsa Sullivan und Millie. Es tut mir leid, Fred. Wer noch? Morgen, Jacob. Austin Phillips. Austin Phillips war schon vor dem Krieg in der Stadt Hufschmied. Sein Vater war Schmied, genau wie sein Großvater, der noch an den Kämpfen gegen die Indianer teilgenommen Austin hatte. Austin Phillips? Letzte Nacht. Fred hier hat Millie und Elsa heute Morgen gefunden. Vor der Arbeit. Hat schrecklich ausgesehen. Haben beide eine Flasche Paris Green leer gemacht. Hatten keine Gesichter mehr. Alles weggeätzt. Oh mein Gott. Sie haben sich selbst... Konnten es wohl nicht mehr aushalten. Du hast Emilia mitgebracht. Sie ist krank. Martha geht zum Schreibtisch, streckt ihm Emilia wie eine Opfergabe entgegen und schon hat sie dich völlig vergessen. Fred setzt sich wieder, stützt den Ellbogen aufs Knie. Wo fehlt's denn? Martha erzählt ihm alles. Er schiebt den Briefbeschwerer beiseite und legt Emilia auf die Schreibunterlage. Doc zündet eine Lampe an, dreht den Docht höher, entzündet dann eine zweite. Martha greift eine Hand. Doc zieht Emilia das Hemdchen aus und drückt mit zwei Fingern auf ihre Brust, auf ihren Hals, sucht nach den Lymphknoten. Du versuchst, in seinem Gesicht zu lesen. Er sieht zufrieden, aber noch immer verbissen aus, hält sich ausdrücklich zurück. Doc holt einen Tupfer und eine Art Juwelierlupe aus der Schublade und beugt sich über Emilia, sodass nur ihre strampelnden Füße zu sehen sind. Er beugt sich vor und fährt ihr mit dem Tupfer im Mund herum, senkt die Schulter, damit Licht auf ihr Gesicht fällt. Emilia würgt und schreit und Martha drückt deine Hand. Du drückst ihre, um sie zu beruhigen. Oder verschmelzt ihr bloß eure Angst? Fügst du deine zu ihrer hinzu? Doc richtet sich auf, lässt eine Hand auf Emilias Brust liegen und winkt euch beide rüber. Er hält den Tupfer ins Lampenlicht, die Spitze blutbefleckt. Keiner von euch beiden muss nachfragen. Es muss etwas geben, was du tun kannst. Weggehen. Flüchten. Ich befürchte, sie hat sich angesteckt. Ja. Nein. Sie sieht dich an, als könntest du was dran ändern. Das musst du auch. Es ist deine Schuld. Das weißt du. Ganz allein deine Schuld. Versuch, es ihr so angenehm wie möglich zu machen. Was heißt das? Gibt es keine Arznei? Gibt es nichts, was ich ihr geben kann? Martha wiegt Emilia. Ihre Lippen streifen das dünne Haar. Du umarmst Martha. Es wird nicht lange dauern. Bei Kindern geht es schnell. Martha sinkt in deinen Armen in sich zusammen. Jacob. Und was sollst du schon tun? Du würdest am liebsten nach Hause gehen. Du würdest am liebsten aufgeben. Würdest mit Gott hadern wollen wegen dem, was er getan hat. Ihn anflehen. Du klammerst dich an Martha. Ich kann euch ein bisschen Baldrian geben, damit sie besser schläft. Ja. Ganz leise im Dunkeln. Du musst es tun. Es gehört zu deiner Arbeit. Unten stellst du fest, dass du nicht genug Zedernholz hast. Nichts, was auf die richtige Länge geschnitten ist. Du kannst die beiden langen Bretter durchschneiden. Es ist zwar Verschwendung, aber du kannst kein Kiefernholz dafür verwenden. Aus dem Rest kannst du einen Deckel, einen festen Boden anfertigen. Das wird gehen. Gestern hast du nach einer schlaflosen Nacht für die paar Leute, die gekommen waren, einen Gottesdienst gehalten. Du hast deine Predigt abgelesen, hast dann an der Tür auf sie gewartet und ihnen gesagt, sie sollen vorsichtig sein. Die Krankheit macht mir nicht so große Sorgen wie das Feuer da oben. In deiner Begriffsstutzigkeit hast du zuerst gedacht, Emil Björnsen meint die Sonne. Doch dann hast du begriffen. Du wolltest ihn fragen, ob er was Neues über das Feuer weiß. Der Herr wird für uns sorgen. Er hat dir zugestimmt, weil du der Prediger bist. Nicht, weil er es wirklich geglaubt hat. Im Keller ist es kühl. Und der Schweiß in deinem Nacken fühlt sich an wie eine feuchte Hand. Du schwörst dir, einen Whisky zu trinken, sobald du mit der Arbeit fertig bist. Bloß ein klein. Du würdest gern ihren Namen, ihr Geburts- und Todesdatum in den Deckel schnitzen. Vielleicht, wenn später noch Zeit ist. Doch du weißt, dass es nicht so sein wird. Unter dem krummen Holzapfelbaum im Garten gibt es ein geeignetes Fleckchen. Zuerst hast du gedacht, Martha hätte den Verstand verloren. Und dann hast du begriffen, dass es leichter sein würde, wenn die restlichen Bewohner von Friendship nichts davon wüssten. Und du hast dich beruhigt. Hast zugelassen, dass sie Emilia weiter im Arm gehalten und gewiegt, ihr irgendetwas ins Ohr geflüstert hat. Sie ist im Himmel. Ja. Du hast deinen Glauben bewahrt. Doch es ist jetzt anders, oder? Du befestigst den Deckel. Das unbearbeitete Zedernholz weiß wie Schnee. Du hast genug Zeit, um ihren Namen einzuschnitzen. Du legst den Deckel schräg auf deinen Schoß, damit das Kerzenlicht drauf fällt. Und schnitzt langsam ihren Namen in das frische Holz. Dein eigenes Fleisch und Blut. Martha sitzt im Schaukelstuhl. Mit Emilia in den Armen. Ihr Gesicht unverändert. Nur ein Blutfleck auf ihrem Trägerkleid. Du bist also fertig. Wer will loslassen? keiner. Du willst, dass ihr drei jetzt zusammen seid. Doch sie schaukelt nach vorne, um aufzustehen. Und du musst zur Seite rücken. Wo ist er? In der Küche. Ich brauche sie einen Augenblick lang. Du kannst dir was zum Anziehen holen. Ihr Taufkleid? Das wäre gut. Und ihre Halskette von Tante Betty. Sie hält inne und wirft einen letzten langen Blick auf Amelia. Küsst sie auf den Mund. Sie gibt sie dir. Und du bist erstaunt, wie warm sich das Kind anfühlt. Martha will sich immer noch nicht von Amelia trennen. Doch du forderst sie auf zu gehen, sagst, dass du nicht lange brauchen wirst. Und sie geht geradezu dankbar. Als du Amelia in der Küche auf den Tisch legst und ihre Stirn küsst, merkst du, dass sie nur auf einer Seite warm ist. Ihre Finger sind gekrümmt. Im Lampenlicht sieht ihre Haut rosig aus, makellos, bis auf ihre wunde Nase und den geschwollenen Lymphknoten. Du greifst in die Tasche und die Instrumente klirren. Du hast den Trichter vergessen und musst den von Martha benutzen. Mr. Simmons hat gesagt, dass manche Leute für Kinder den halben Preis verlangen, doch dass es gewöhnlich kostenlos ist, christlich gehandelt und guter Geschäftssinn. Du hast doch kein Wachs dabei. Also klappst du dein Messer auf, schneidest ein Stück von einer Kerze ab und hältst es so lange über ihren Knöchel, bis die Wunde versiegelt ist. Du ziehst das Cutgut einmal durch die Augenlider, damit sie offen bleiben. Dann legst du alles behutsam in die Tasche zurück. Die Tasche versteckst du im Wandschrank, bevor du Martha hereinrufst. Ja. Du hast gute Arbeit geleistet. Danke, Jacob. Sie beugt sich über Amelia und zieht ihr das Taufkleid an, müht sich mit den Ärmelaufschlägen ab. Sie bekommt den Verschluss der Halskette nicht zu und die Kette fällt auf den Boden. Hilf mir. Ihre Finger zittern, als du ihr die Kette abnimmst und du siehst, dass sie an den Fingernägeln gekaut hat. Du machst den Verschluss zu und drehst die Kette, damit er nicht zu sehen ist. Abgesehen von dem einen Auge, das langsam nach innen rutscht, sieht es fast so aus, als wäre Amelia noch am Leben. Sie sieht sehr hübsch aus. Wieder würdest du gern wissen, was sie wirklich denkt. Kannst du sie im Wohnzimmer aufbauen oder ist es da zu warm? Bei der Krankheit ist das wohl keine gute Idee. Nein. Dann lass es uns jetzt tun, solange ich noch dazu imstande bin. Und dann bettet ihr euer Kind gemeinsam, schweigend, zur Ruhe. Beim Frühstück muss Martha niesen und feine Blutstropfen sprenkeln die Tischdecke, bilden kleine rosa Inseln auf der Sahne. Ihr zögert beide einen Augenblick, dann schnappt sie sich den Krug und gießt ihn an der Tür aus. Du willst sie umarmen, doch sie schüttelt dich ab und klammert sich an den Türrahmen. Hinter den verkümmerten Stangenbohnen liegt Amelias Grab, das kein Kreuz trägt, damit die Nachbarn nichts davon erfahren. Es herrscht wieder herrliches Wetter. Die Kirchenglocke schlägt, weil wieder ein Mann gestorben ist. Das Glockengeläut begleitet dich zur Stadt. Die Straße ist voller Sägewerksarbeiter, die Schaufeln tragen, als wären es Gewehre. Spitzhacken, Stahlhaken. Du hältst John Cole, den Vorarbeiter, an und fragst ihn, was los ist. Das Feuer ist nach Osten geschwenkt. Wann war das? Keine Ahnung. Die vom Sägewerk wollen, dass wir auf dieser Seite des Flusses eine Feuerschneise graben. Nach Süden bis zum Kanal. Sie ziehen vorbei und plötzlich ist kein Mensch mehr zu sehen. Cyril läutet immer weiter. Die Stadt liegt wieder verlassen da. Austins Hund verwest im Straßengraben. Du wirst dich um ihn kümmern, sobald du mit Doc gesprochen hast. Dürfte ein langer Tag werden. Lass den Hund liegen, das ist unwichtig. Wir müssen die Straßen sperren. Ich muss Bart in Shawano Bescheid geben. In Ordnung. Ich fürchte, wir haben schon zu lange gewartet. Wie sieht's in der Kolonie aus? Chase war so klug, die Kranken in der obersten Etage des Herrenhauses einzuquartieren. Das Problem ist, dass der Rest von ihnen glaubt, das jüngste Gericht stünde bevor. Die Pest. Gereinigt durch ein gewaltiges Feuer. Ich habe mir gedacht, dass dir das gefallen würde. Für wen läutet Cyril? Jim Brist. Hilmar Rockstad. Walter Duncan. Wie geht's Amelia? Nicht besonders gut. Und Martha? Auch nicht. Ich sag Harlow, dass er Bart telegrafieren soll. Dann stelle ich ein paar Schilder auf. Willst du, dass irgendwas Bestimmtes draufsteht? Schreib einfach stadtkrank. Bart aus Shawano ist schon da. Begrüß dich mit einer Hand. Der andere Ärmel ist ordentlich zusammengefaltet und wie ein Taschentuch an der Schulter festgesteckt. Wird langsam Zeit. Was ist los? Diphtherie. Tut mir leid. Habt ihr schon angefangen, eine Feuerschneise zu graben? Ja. Wird aber nichts nützen. Es ist, als würde man auf einem Damm eine Markierung anbringen und dem Fluss sagen, dass er nicht höher steigen soll. Okay, keiner rein, keiner raus. Was ist, wenn das Feuer kommt und ihr alle noch krank seid? Keiner rein, keiner raus. Egal, was passiert. Egal, was passiert. In Ordnung. Selbst so weit draußen kannst du Cyrils Glockengeläut hören. Du hast dir geschworen, bei dem Einsiedler vorbeizuschauen. Also steigst du in der Kurve am See vom Fahrrad und trottest durch die Schatten auf dem weichen Waldboden, bis es morastig wird und das vom Wasser gespiegelte Licht dich blendet. Ein Feuer ist im Anmarsch, ein großes. Oben im Norden sind ziemlich viele Winnebagos in den Flammen umgekommen. Kommen sie hier draußen klar? Ich hab doch den See. Wir können reinspringen, wenn das Feuer kommt. Vielen Dank. Moment! Und als er sich umdreht, um zu sehen, was du willst, hast du das Messer schon hervorgeholt und das schöne Perlmutt glitzert in der Sonne. Hab schon eins. Er nimmt es, wiegt es in der Hand. Kann nicht schaden, mehr als eins zu haben. Das stimmt. Eure Haustür ist abgeschlossen. Drinnen ist es still. Und du rufst nicht nach Martha. Sie liegt noch im Bett und während du dastehst, hustet sie heftig und zuckt unter der Decke zusammen. Das Haar klebt ihr an der Stirn. Du bückst dich und legst deine Hand auf ihre Haut. Glühend heiß. Fieber. Du streifst durch alle Zimmer. Als du das leere Bettchen siehst, gehst du hinters Haus. Der Holzapfelbaum neigt sich zur Seite. Die Sonne versinkt und alles ist in Schatten gehüllt. Und du kniest dich hin wie jemand, der in seinem Garten arbeitet, der die Blätter nach Getreidewanzen absucht. Du blickst auf beiden Seiten über den Zaun. Es ist niemand da. Du drückst deine Hand auf die kühle Erde, als würdest du sie auf Emilias Brust legen. In jenen Nächten in Kentucky schließt die Augen. Hast du Gott alles Mögliche versprochen? Lass mich das überstehen. Dann gehört der Rest meines Lebens dir. Du hast gehört, wie die Rebellen euch übers Wasser hinweg verhöhnten. Und der kleine Norweger neben dir hustete. Er war von Anfang an kränklich gewesen. Litt an Schwindsucht. Und du hast ihn am Leben erhalten. Hast ihm das Pferd Stück für Stück zu essen gegeben, bis nichts mehr übrig war. Bis dein Messer bei dem Versuch zerbrach, damit das Kniegelenk des Pferdes aufzubrechen, wie eine Auster, um an das Fleisch darin zu gelangen. Am nächsten Tag schlägt Cyril für 8 Leute die Glocke. Das Feuer breitet sich nach Westen aus. Martha hat Fieber und schläft. Am nächsten Morgen fährst du raus zu Old Meyer, um zu sehen, wie es ihm geht, und findest alle tot vor. Vielmehr Old Meyer und Marcus. Sieht nach einer Schrotflinte aus. Meyer liegt drin, der Kopf halb weggeschossen. Seine Pfeife noch immer ordentlich auf dem Tisch. Wir müssen das Haus abbrennen. Das habe ich mir gedacht. Wie geht's Emilia? Besser. Das freut mich. Das Feuer ist wieder nach Westen geschwenkt. Auf wen bist du wütend? Nicht auf Gott. Nein. Wer kommt sonst noch in Frage? Ist das hier das Werk des Teufels? So muss es sein, denkst du. Bist dir aber nicht sicher. So muss es sein. Doch du bist verwirrt. Vielleicht kannst du heute Nacht schlafen. Vielleicht. Aber du findest keinen Schlaf. Du klammerst dich an Martha, wärmst sie mit deinem Körper, horchst, stellst dir vor, dass sie atmet. Cyril läutet ununterbrochen. Du würdest am liebsten die Leiter hochsteigen und ihn zum Schweigen bringen, ihn anflehen, dass er aufhört. Du deckst Martha zu, küsst sie, bevor du gehst. Du brauchst etwas zu essen und die Wäsche muss gewaschen werden. Es ist wieder wie im Krieg. Du brennst Häuser ab, brennst Scheunen voll totem Vieh, Hühnerställe voller Hühner ab. Aufgereiht liegen die Björnsens neben dem Holzstoß und warten darauf, dass du dich um sie kümmerst. Du nimmst die Schaufel und bückst dich. Vergräbst sie so tief, dass die Kojoten nicht rankommen. Zu Hause lernst du nach einem Rezept Maisbrot zu backen. Marthas Handschrift ist schwer zu entziffern. Heißt das Salz? Was sollte es sonst sein? Keine Ahnung. 2 Teelöffel Salz. Ich hab das noch nie gemacht. Mach dir keine Sorgen, es wird schon klappen. Ruh dich aus, während der Teig aufgeht. Komm her und setz dich zu uns. Martha sitzt in dem blauen Kleid, das dir so gut gefällt, auf dem kleinen Sofa und hat Emilia auf dem Schoß. Du legst den Arm um sie, gibst ihr einen Kuss auf ihre kühle, rot geschminkte Wange. Wie fühlst du dich? Viel besser. Das muss am Schlaf liegen. Und wie geht's dir? Du nimmst Emilia und hebst sie hoch, sodass ihre Füße baumeln. Ihre tiefblauen Augen. Du gibst ihr einen Kuss und reichst sie Martha zurück, stehst auf, um nach deinem Maisbrot zu sehen. Doch in der Tür bleibst du stehen, um deine beiden Liebsten anzublicken, sie auf dem Sofa zu bewundern. Und du bist froh. Ja, geradezu glückselig. Denn fast hättest du sie verloren. Am Morgen kommen Fenton und Emmett Nelligan wegen der Quarantäne zu dir. Wie lange, wollen sie wissen? Eine Woche, vielleicht auch 2. Wie ich sehe, haben sie Martha und ihre Tochter zu Hause eingesperrt. Da gehen sie kein Risiko. Nein, Emmett, und ich würde Ihnen dasselbe empfehlen. Das nützt doch nicht. Es ist das Richtige und das wissen Sie auch. 2 Wochen sind keine lange Zeit. Geht jetzt wieder, ich habe noch genug zu tun. Draußen an der Feuerschneise ist John Cole mit seinen Leuten schon fast am Kanal angelangt. Ihre Spitzhacken fallen im Takt wie beim Bau der Eisenbahnstrecke. Ihre vors Gesicht gebundenen Halstücher sind für dich keine Überraschung. Das heißt, dass das Feuer wieder nach Westen geschwenkt ist. Wenn wir hier fertig sind, gehen wir auch nach Westen. Fahrt auf den Fluss! Am Freitag fährst du mit Doc zu den Häusern im Westen der Stadt, die unter Quarantäne stehen. Auf der Pritsche des Wagens steht ein Eimer voll Tünche. Und während Doc bei den Ramseys, Doles oder Schnackmiles drin ist, malst du ein zittriges Q an ihre Haustüren. Erklärst ihnen, was für rechtliche Folgen es hat, wenn sie die Quarantäne nicht einhalten. Die Väter nicken ernst. Die Mütter durchbohren dich mit ihren Blicken, können nicht fassen, dass du anständigen Leuten sowas antust. Tut mir leid, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Anderen geht es nicht besser. Sarah Ramsey hat 2 der 4 Jungs verloren. Martin und Gavin. Auf der einen Seite des kleinen Zimmers sind die Lebenden, auf der anderen liegen die Toten zusammen im Bett. Wollen Sie, dass Jacob sich um Sie kümmert? Nein, danke. Frank, Katie, seid ihr da? Bei Heilemans öffnet keiner. Katie! Im Wohnzimmer ist alles ordentlich, die Betten sind leer. Oben sonnt sich auf der Fensterbank eine Katze. Sie miaut, als sie dich sieht, schleicht sich rüber und streicht um deine Stiefel. Du rechnest damit, sie erhängt im Holzschuppen, im Brunnenschacht, die Kehle mit einer Schafschere aufgeschlitzt oder ertrunken neben der Milchkammer zu finden, mit dem Kopf in der Regentonne. Es ist nichts zu sehen. Hinter den Türen sind nur Klafterholz, gebündeltes Heu, Spinnweben. Sie sind abgehauen. Kümmer dich um die Katze, bevor du das Haus in Brand steckst. Du tötest die kleine Katze wie ein Huhn, drehst sie den Hals um. Ihre Krallen graben sich in das Leder deiner Handschuhe. Alle Muskeln erschlaffen sofort und du staunst wieder über Gottes Erfindungsgabe, über seine ausgeklügelte Schöpfung. Du legst die Katze auf die Fensterbank, drehst ihren Kopf herum, sodass es wieder aussieht, als ob sie sich sonnen würde. Und? Wer ist der Nächste? Zum Abendbrot isst du Kohlsuppe und einen Brotkanten. Was für ein furchtbarer Tag. Du erzählst Martha alles. Amelia sieht dich leicht schielend an. Die Suppe ist dünn und schmeckt bitter und du schüttest sie in die Büsche, stellst dich hinters Haus und betrachtest mit der Schüssel in der Hand die Sterne. Später unter der Bettdecke wärmt sich Marthas Haut an dir. Und du liegst da, hast die Arme um sie geschlungen und sprichst so viele Gebete, dass es für ganz Friendship reicht. John Cole gibt dir ein paar seiner Leute mit und ihr brennt Millies und Elsas Haus ab. Nach dem Mittagessen brennst du zwei weitere ab. Du hast die Straße noch nicht zur Hälfte überquert, als du siehst, dass dein Bürofenster kaputt ist. Drinnen liegen Glasscherben und ein Stein auf dem Fußboden. Er hat eine Delle in deinen Schreibtisch geschlagen. Du bist von ihnen enttäuscht. Was du tust, ist doch für alle das Beste. Wissen sie das denn nicht? Morgen ist Sonntag. Und du hast nicht einmal über die Predigt nachgedacht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Das ist ein Anfang. Es wird niemand kommen. Ich werde da sein. Aber sonst keiner. Spielt keine Rolle. Samstag ist Badetag. Und nach dem Abendessen, das nur aus Bohnen bestanden hat, ziehst du den Zuber hervor und setzt das Wasser auf. Als du Martha ihr blaues Kleid ausziehst, beschließt du bald die Wäsche zu waschen. Die Unterseite ihrer Arme hat sich lila verfärbt und alles Schrubben nützt nichts. Ein zweiter Kessel Wasser zum Abspülen. Mit dem Handgelenk überprüfst du die Wassertemperatur, nicht zu heiß. Du trocknest sie ab. Rubbelst ihr Haar, bürstest es vor dem Spiegel. Dann ein Nachthemd und frische, saubere Bettlaken. Du bist schneller fertig als Martha und als du ins Bett steigst, ist es noch warm. Du nimmst ihre Hand und ziehst sie an dich und sie legt den Kopf an deine Brust. Cyril weckt dich mit dem Glockengeläut für die Toten. In der Kirche ist er der Einzige. Du hältst ihm eine Predigt, als ob dort unten eine große Menschenmenge, eine ganze Stadt säße. Nachmittags kommt Sarah Ramsey in die Stadt gelaufen. Ihre Schürze ist blutverschmiert, weil das Blut nur so aus ihrer Nase spritzt. Ihre beiden anderen Jungs sind nun auch tot. Genau wie letztes Mal liegen die Ramseys zu zweit in einem Bett und haben noch immer ihre Nachthemden an. Am Waldrand findest du ein schattiges Plätzchen. Doc bringt Sarah Ramsey in seiner Kutsche. Sie starrt den Grabhügel an, ohne eine Träne zu vergießen. Tut mir sehr leid. Doc lässt dich die Fenster mit Brettern vernageln und ein Schloss an der Tür anbringen. So ist es das Beste. Als sie sieht, begreift sie. Sie kratzt und spuckt, versucht dich zu beißen. Ihr müsst sie zu zweit ins Haus drängen. Sie schreit lautlos, bleckt die Zähne. Du drückst die Tür mit der Schulter zu, fummelst an dem Schloss herum, lässt den Verschlussbügel einschnappen. Drin trommelt Sarah Ramsey mit den Fäusten gegen die Tür. Du gehst zusammen mit Doc davon. Wer wird dir das vergeben? Doc lässt den Schlüssel in seine Westentasche gleiten und du siehst, dass seine Hand geschwollen ist und seine Finger sich verfärbt haben. Hab sie mir in der Schublade eingeklemmt. Hab von Sarah Ramsey gehört. Traurige Sache. Also ich glaube nicht, dass ich sowas machen könnte. Ja, wenn man dazu gezwungen ist, bleibt einem nichts anderes übrig. Ja, ich glaube, dazu muss man knallhart sein. Ja, das ist nicht gut für die Seele, falls Sie das meinen. zu Hause machst du dir eine Bratwurst und trinkst 3 Flaschen Ingwerlimonade und dann noch ein großes Glas Apfelwein. Lässt das Geschirr stehen. Legst Emilia mit ihrem Püppchen ins Bett, machst den Whisky auf, trinkst ein Schlückchen. Der Whisky trifft dich wie eine Wahrheit. Bringt dein Blut in Wallung. Du singst am Küchentisch, trommelst mit den Füßen, schlägst dir aufs Knie. Komm! Lass uns tanzen! Lass uns tanzen! Du nimmst Martha in die Arme, wirbelst mit ihr durchs Haus, als ob ihr wieder 19 wärt. Sie hassen mich alle! Im Bett merkst du, du hast Marthas Nachthemd vergessen. Vom Whisky dreht sich das Lampenlicht. Die denken, all das macht mir nichts aus. Das stimmt nicht, Jacob. Du bist ein guter Mann, alle wissen das. Sie einfach in ihrem Haus einzusperren. Komm, sei jetzt still. Fenton hat recht. Psst, ist ja gut. Ist ja gut. Komm. Sie umarmt dich. Und der frische Geruch ihres Haars hüllt dich ein. Wie gut ihr Körper mit deinem zusammenpasst. Ihre schmalen Hüften an deinen, ihre Schultern, ihre Rippen. Du küsst sie leidenschaftlich, lässt die Hände über ihre kühle, makellose Haut gleiten. Fest. Und dann weich. Da. Und da. Du nimmst ihr Gesicht in die Hände. Schließlich richtest du dich auf und schläfst mit ihr. Ungestüm nach so langer Zeit. Deine Finger mit ihren verschlungen, deine Lippen an ihrem Hals, ihrem Ohr. Du stehst ihr, wie glücklich sie dich macht. Sagst, dass ihr beide immer zusammen sein werdet, egal was passiert. Ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Gestern hast du ein Haus abgebrannt, in dem sich noch jemand aufhielt. Es war das Haus der Winslets, westlich der Stadt. Roland war gestorben und Doc hat dich überzeugt, dass du keine Zeit hättest, ihn zu beerdigen. Dass zu viel zu tun wäre. Und dann habt ihr die Gestalt im Speicherfenster gesehen, die mit ihren zerbrechlichen, nackten Armen gegen das Fenster schlug, bis die Scheibe rausfiel und auf dem Verandadach zersplitterte. Die begriffsstutzige Tante aus Eau Claire, du hattest sie ganz vergessen. Sie schrie. Doch sie war zu alt, um zu springen, und bald war das Fenster voller Rauch, das Dach stürzte ein und die Funken wirbelten in den Himmel. So ist es besser für sie. Noch bevor du auf ihn losgehen konntest, sah er dich an. Und du wusstest, dass er seine Worte selbst nicht glaubte. Sie hassen dich. Egal, was Martha sagt. Wenn nicht, dann sollten sie es tun. Du tust es. Martha sitzt schlafend im Schaukelstuhl. Die Arme im Schoß verschränkt. Du trägst sie ins Bett wie ein schläfriges Kind. Sie wird wach, als du sie berührst, stöhnt und girrt unter dir, schläft dann hinterher wieder ein, als ob alles nur ein Traum gewesen wäre. Zum ersten Mal seit Wochen schläfst du mühelos ein, an sie gekuschelt, den Kopf an ihrer Brust. Am Morgen ist es draußen bewölkt und ein leichter Schnee fällt. Die Straße ist mit einer grauen Ascheschicht überzogen. Docs Tür ist abgeschlossen. Doch es hängt kein Schild draußen, auf dem steht, dass er Krankenbesuche macht. Du hämmerst immer weiter an die Tür und schließlich steckt er den Kopf durch den Vorhang. Er winkt und verschwindet wieder, kommt kurz darauf im Morgenmantel zur Tür und lässt dich herein. Steht dann da und starrt in den Ascheregen wie ein kleines Kind. Sein Gesicht ist vom Kissen zerknittert und er hat die Hand verbunden. Im Mundwinkel klebt schwarz verkrustetes Blut. Verdammt nochmal. Ich schätze, es hat keinen Zweck mehr, es zu verheimlichen. Verdammter Mist. Tut mir leid, dass ich dich im Stich lasse. Hast du irgendeine Idee, was du tun willst? Die Gesunden mit dem Güterzug rausbringen. Sorg dafür, dass sie im Zug bleiben. Bring sie direkt danach wieder her. Ich werde im Westen der Stadt anfangen und mich nach Osten vorarbeiten. Falls Chase Schwierigkeiten macht, lass ihn bleiben, wo er ist. Mach ich. Vergeude seinetwegen keine Zeit. Nein. Jacob. Du kannst sie nicht alle retten. Das ist nicht deine Aufgabe. Geh schon. Auf dem Rückweg schaue ich mit dir vorbei. Du kannst nichts für mich tun. Ich schaue vorbei und sag dir, was Chase vorhat. Ich werde da sein. Dann steht er auf und streckt dir seine Hand entgegen. Ihr schüttelt euch die Hände, als würdet ihr einen Pakt besiegeln. Pass auf Martha und Amelia auf! Mach ich, ich verspreche dir. Die Tür von Fentons Laden steht offen. Du wirfst einen Blick hinein und siehst, dass ein heilloses Durcheinander herrscht. Die Regale leer. Der Fußboden mit Waren übersät. Es erinnert dich an Kentucky. An die Plünderung. Bart hat Probleme draußen an der Stadtgrenze. Er sagt, einer seiner Hilfs-Sheriffs muss auf jemanden schießen. Du fluchst und sagst Harlow, was er Bart antworten soll. Du verrätst ihm den ganzen Plan und sagst ihm, was er tun soll. Sagen Sie ihn, Sie sollen sich mit dem Güterzug in Sicherheit bringen. Im Westen der Stadt ist der Himmel dunkler und der Wind bläst stärker. Die heiße Asche brennt auf deinen Wangen. Es ist rutschig und du kannst nicht so schnell fahren, wie du es gern tun würdest. Du fährst an den Trümmern der Häuser von Millie und Elsa, der Winslets und Heilemans vorbei. Es sieht aus wie in Kentucky während des Kriegs. Der Horizont ist schwarz wie bei einem Tornado. Du fährst den ganzen Weg bis zur Schlucht am Corps Tunnel, wo John Cole und sein Trupp die Feuerschneise verbreitern. Bleib nicht mehr so lange, John! Machen Sie sich darüber keine Gedanken! Sorgen Sie einfach dafür, dass der Zug da ist! Du fährst an Doles, Schnack Myers und Margaret Kynes Haus vorbei. Du überlässt sie dem Feuer. Vielleicht sind sie auch schon tot. Du hoffst es. Du stellst dir vor, wie sie in der Speisekammer oder in der Diele auf dem Fußboden liegen. Wahrscheinlich an der Tür, nachdem sie ein letztes Mal versucht haben, am Schloss zu rütteln. Ein letztes Mal deinen Namen verflucht haben. Paulsen will da bleiben. Will mit seiner Familie in den Brunnen steigen, wenn das Feuer kommt. Yancy Thigpen hat sich schon davon gemacht. Seine Pferde laufen, niesend und ganz aufgeregt wegen der Asche ohne Geschirr auf der hinteren Weide herum. Fred Lembeck sagt ganz gelassen, dass er seine Sachen zusammenpackt. Wir treffen uns am Fluss, direkt unter der Enders Bridge. Mit Carl Huebner gehst du den Plan durch. Je öfter du alles erklärst, umso besser kommt dir der Plan vor. Als du das Haus der Turfels verlässt, bist du überzeugt, dass es klappen wird. Du schaust zu Hause vorbei. Holst Martha aus dem Bett, ziehst sie an und setzt sie mit Amelia aufs Sofa. Erzählst ihnen von dem Plan, während du sie zurechtmachst. Kommst du zurück? Ja, ich komme zurück. Sie versteht, dass du zuerst den anderen helfen musst. Sie stellt es nicht in Frage. Du küsst sie, um ihr zu zeigen, wie dankbar du ihretwegen bist. Das weiß sie. Lass uns bloß nicht hier. Keine Sorge. Du winkst und schließt dann die Tür hinter dir ab. Harlow wartet mit einem Telegramm in der Hand vor dem Gefängnis auf dich. Feuer da. Müssen so schnell wie möglich weg. Rate euch dasselbe. Wann ist das gekommen? Vor ungefähr 10 Minuten. Mit Shawane noch alles in Ordnung? Hab schon eine Nachricht hingeschickt. Als du reingehst, um dein Gewehr zu holen, rast John Cole mit seinen Männern in halsbrecherischem Tempo in die Stadt. Ihre Pferde haben schwarzen Schaum vor den Mäulern. Du gehst rüber zu Doc. Ziehst dir einen Handschuh an und schlägst das Fenster ein. Er liegt im letzten Zimmer auf der Bettdecke, hat noch den Morgenmantel an. Seine Augen sind geschlossen, die Lippen geöffnet. Ein Arm hängt an der Seite herab, die Hand berührt den Fußboden. Auf dem Nachttisch liegt ein leeres Fläschchen Laudano. Verdammt! Verdammt nochmal! Du hockst dich hin und hebst Docs Arm hoch, schmiegst ihn an seinen Körper und sprichst rasch ein Gebet für ihn. Du schnappst dir dein Gewehr und fährst zur Endesburg. Die Dresine steht da, wo du sie abgestellt hast. Du legst das Gewehr auf den Boden und betätigst den Schwengel. Du brauchst dich nicht zu beglückwünschen. Denk an Doc, den du wie ein Tier in seinem Haus verwesen lässt. Warum kannst du ihn nicht verstehen? Weil es eine Versuchung ist, der du selbst fast erlegen wärst. Weil es Unrecht ist. Der Wald eilt auf dich zu und verschluckt dich und das Glockengeläut verklingt in der Ferne. Du legst dich in die Kurve und gleitest auf das Noakes-Gleis, wo die nur selten befahrenen Schienen verrostet sind und die Farnwedel vorn gegen die Dresine peitschen. Der Himmel hat sich gelblich verfärbt, wie vor einem Gewitter. Du fragst dich, ob Chase seine Leute ins Bergwerk gebracht hat. Nach allem, was du diese Woche erlebt hast, würdest du auch nicht ausschließen, dass er eine schreckliche Zeremonie vollzieht. Ein Abendmahl, bei dem alle Gläubigen sich aufstellen, um die Lippen ihres kranken Messias zu küssen. Du ziehst die Bremse an, nimmst dein Gewehr und springst ab. Wind in den Bäumen, das Prasseln der Asche. Der Torbogen besteht aus Ästen und darunter baumelt das Holy Light-Schild. Reverend S.P. Chase steht darauf. Du stapfst über den Hof und hinterlässt deine Fußspur. Und als du auf die Kapelle zugehst, hörst du Gesang. Ganz leise, wie aus weiter Ferne. Du lehnst das Gewehr ans Treppengeländer und öffnest die Tür. Dein erster Gedanke ist, dass die Gemeinde ziemlich klein ist. Von den vielleicht 40 Plätzen ist nur die Hälfte besetzt. Und dann siehst du die Feldbetten an den Wänden, auf denen die Kranken liegen. Während der Rest von ihnen lauthals Jesu meine Freude singt. Du kennst das Lied gut. Nur dein Unglaube hindert dich daran einzustimmen. Diakon Hansen, wollen Sie uns etwas mitteilen? Das Feuer kommt. Das wissen wir. Ich bringe alle, die nicht krank sind, mit einem Zug aus der Stadt. Alle, die nicht krank sind? Stimmt. Und was wird aus den anderen? Für die kann ich nichts tun, tut mir leid. Danke, Diakon Hansen. Wir alle wissen Ihr Angebot zu schätzen. Aber es kommt leider so spät, dass wir es nicht annehmen können. Es ist noch genug Zeit. Ich wünschte, es wäre so einfach. Ich fürchte, wir alle... Du hörst, wie die Asche aufs Dach prasselt. Ich fürchte, dass wir uns alle angesteckt haben. Was wollen Sie tun? Wir werden jetzt beten. Und du weißt, warum du zusammen mit den anderen den Kopf senkst. Warum du die Verse sprichst. Sie werden bleiben und gemeinsam sterben. Werden bereitwillig den Preis für das zahlen, woran sie glauben. Und das kannst du gut verstehen. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter. Als du zur Stadt zurückfährst, ist der Himmel ein Wolkenwirbel, dick und dunkel wie ein Tornado, und alles Mögliche fliegt durch die Luft. Glimmende Kiefern zapfen, prasseln herab wie Brandgeschosse und setzen das Unterholz in Brand. Die Bäume schlagen mit den Zweigen, werfen ihre Blätter ab. Neben den Gleisen bilden sich Windhosen und lösen sich dann wieder auf. Du hast dein Halstuch um Mund und Nase gebunden. Und trotzdem hast du bei jedem Atemzug das Gefühl, als würdest du einen Heizkessel befeuern. An der Weiche sind die Gleise mit Asche bedeckt. Doch sie regnet so stark herab, dass du dir nicht sicher sein kannst, ob der Zug schon durchgekommen ist. Und dann ertönt eine Dampfpfeife. Und du blickst nach Norden in Richtung Stadt. Es kommt von der Sägemühle, ist das Signal für das langsame Herannahen des Feuers. Es hört gar nicht mehr auf, wie ein kleines Kind, das ununterbrochen schreit. All das ist deine Schuld. Du biegst um die Kurve und da stehen sie auf den Schienen. Nur ein paar Leute, vielleicht sieben. Alle schleppen Reisetaschen und haben Halstücher auf dem Gesicht wie eine Räuberbande. Harlow, Cyril, ein paar von Johns Männern. Keine einzige Frau. Kommt der Zug? Muss gleich da sein. Du Nur 5 Minuten. Wo sind denn alle? Die meisten sind im Fluss. Er deutet in ihre Richtung und reckst den Hals, um zu sehen, was von Friendship noch übrig ist. 30 Leute, die bis zur Hüfte im schmutzigen Fluss stehen und sich gegenseitig mit Hüten voll Wasser bespritzen. Ein paar von ihnen hast du seit dem Beginn der Epidemie nicht mehr gesehen. Die Carmens, die Armbrusters. Ihre Habseligkeiten liegen am nahen Ufer verstreut. Uhren, Töpfe, eine Nähmaschine, die in eine Steppdecke eingewickelt ist. Die Kinder sind in triefnasse Decken gehüllt. Ihre Mütter tätscheln ihr Haar, weinen und klagen. Katie Merrill hält einen hauchdünnen Sonnenschirm in der Hand. Es fällt Asche darauf, die kurz schwelt und dann ein Loch hineinbrennt. Viele konnten nicht abwarten, haben nicht geglaubt, dass der Zug kommt. Ja, wird kommen. Du klopfst Cyril auf die Schulter, freust dich, ihn zu sehen. Harlow nickt dir zuversichtlich zu. Er deutet die Schienen entlang und es ist nicht nötig, seine restlichen Worte zu verstehen. Du krabbelst die Uferböschung rauf und läufst zur Brücke. Selbst bei diesem Licht siehst du, wie die große Rauchwolke des Güterzugs über der Kurve aufsteigt. Du schiebst die Draisine auf das Nebengleis und schnappst dir dein Gewehr. Die Männer lässt du zu viert hintereinander auf den Schienen Aufstellung nehmen und du selbst stellst dich ganz nach vorn. Die Lokomotive biegt um die Kurve. Du feuerst einen Schuss hoch über das Führerhaus und der Knall hallt nach. Sirrt in deinem Ohr wie ein Insekt. Noch einen. Genauso weit drüber weg. Der Lokführer steckt den Kopf zum Fenster raus und betätigt die Pfeife. Du schwenkst das Gewehr und zielst dann auf ihn. Wenn er nicht anhält, wirst du ihn diesen Leuten zuliebe erschießen. Du hast den Entschluss gefasst und vor dir gerechtfertigt. Hinter dir rührt sich niemand vom Fleck. Kein einziger von ihnen. Dafür liebst du sie. Du weißt, dass du es tun kannst. Du lässt das Gewehr noch nicht sinken, zielst weiter auf ihn, damit er weiß, dass du hier das Sagen hast. Wir wären ihnen sehr verbunden, wenn sie uns nach Shawano bringen könnten. Das Schild habe ich aufgestellt. Keiner von ihnen ist krank. Dafür kann ich mich verbürgen. Sie passen alle in einen Waggon. Sie müssen sie nicht mal ansehen. Das Ganze dauert keine 5 Minuten. 3 Minuten. Und ich komme nicht in ihre Nähe. Zuerst geraten alle in Panik. Viele krallen nach der Tür, um sie aufzukriegen. Du musst sie anbrüllen, aber sie gehorchen. Sind das alle? Ich muss nur mal zurück. Du läufst nach vorn und kletterst zu dem Lokführer ins Führerhaus. Ich halte erst an, wenn ich denke, dass wir in Sicherheit sind. Danke, dass Sie die Leute mitgenommen haben. Der Kanal gleitet an euch vorbei. Der Treidelpfad voller Hufabdrücke. Direkt vor euch im Wald steigt eine Rauchsäule auf. Und der Lokführer drosselt die Geschwindigkeit, beugt sich vor und versucht etwas zu erkennen. Was ist das? Irgendwas liegt auf den Schienen. Du erkennst, dass es ein Haufen brennender Schwellen ist. Es ist direkt an der Stadtgrenze. Halt sie nicht an! Da kommen wir nicht durch! Der Lokführer schließt allmählich das Drosselventil und ihr rollt langsam bis zu den Schwellen. Es ist Bart, zusammen mit Millard. Du hältst das Gewehr unterhalb des Fensters. Du weißt, dass ich euch nicht durchlassen kann! Es sind nur die Gesunden! Tut mir leid, Jake! Keiner von diesen Leuten ist krank! Ich kann's nicht riskieren! Was ist los? Steig sie wieder ein! Ich sage Ihnen klipp und klar, dass wir nicht umkehren! Steig sie wieder ein! Verdammt nochmal, wir kehren nicht um! Steigen Sie wieder ein, sonst erschieße ich Sie! Steigen Sie wieder ein! Wir werden nicht umkehren, Bart! Lass das Gewehr lieber fallen, Jacob. Ich warne dich, Bart! Du war mir Gott helfe, ich knall dich ab! Ich kann diese Leute nicht in meine Stadt lassen! Das weißt du! Ich hab für sowas keine Zeit! Jay! Was steht da? Lässt du uns durch? Ich kann nicht! Du willst nicht! es nicht schon. Du gehst zu der Draisine zurück und koppelst sie ab. Die Ketten sind heiß und du musst deine Handschuhe anziehen. Du hakst die Draisine los, gibst ihr mit dem Fuß einen Stoß. Der Schwengel wippt auf und ab, bleibt dann stehen, wartet darauf, dass du aufsteigst. Du gehst nach vorn, an Bart und Millard vorbei, die immer noch mit den Gesichtern im Staub liegen und bluten. Die Blicke aus dem Waggon folgen dir. Doch du nimmst sie nicht zur Kenntnis. Dir ist klar, dass du nicht zu diesen Leuten gehörst, obwohl du sie liebst. Dass du der Verdammnis anheimgefallen bist, obwohl du dich um sie gekümmert hast. Du gibst John das Gewehr, sagst ihm, er soll mit dem Lokführer fahren. Die anderen springen wieder auf. Du verlässt sie, gehst in die andere Richtung. Niemand protestiert. Sie wissen, was du getan hast. Seien Sie vorsichtig, Sheriff! Cyril winkt. Und einen Augenblick lang wünschst du dir, du könntest mit ihnen fahren, ihnen alles erklären. Aber das geht vorbei. Manchmal muss man sich entscheiden. Die Eisenbahnbrücke ist unversehrt, genau wie die Enders Bridge ein Stück weiter den Fluss rauf. Am Ufer liegen die Habseligkeiten der Leute verstreut. Du läufst in die Stadt, wünschst dir, du hättest ein Fahrrad. Jeder Atemzug brennt in der Kehle. Der Wind weht so stark, dass du kaum vorwärts kommst und der Staub prasselt auf deine Haut. Das Sägewerk ist schon abgebrannt. Friendship steht noch. Der Glockenturm ist unversehrt. Alles steht verlassen da. Die Türen weit offen. Die Fensterscheiben zerbrochen. Die Waren, Möbel, Geschirr. Docs Schreibtischunterlage, deine Fahndungsplakate auf der ganzen Straße verstreut. Wer hat das getan? Irgendjemand hat es getan. Martha sitzt auf dem Sofa und hält Emilia im Arm. Den Kopf gesenkt, als ob sie sich vorbeugen und ihre Nase an der von Emilia reiben würde. Du setzt dich neben sie, hebst ihr Kinn an und gibst ihr einen Kuss. Sie sieht dich mit milchigen Augen an. Ihr Gesicht sei einer Grimasse erstarrt, die Lippen geöffnet, sodass ihre makellosen Zähne zu sehen sind. Du hättest mehr Balsamierflüssigkeit verwenden sollen. Es ist Zeit. Aber ich will nicht gehen. Du willst dich nicht streiten und küsst sie noch einmal, umarmst sie ein letztes Mal. Sie versteht. Du holst Emilias Sarg aus dem Vorratskeller, legst sie wieder rein und sprichst den Segen über sie. Du gräbst an derselben Stelle unter dem Holzapfelbaum, nimmst das Kreuz, das über ihrem Bettchen hängt. Doch diesmal kommt es dir vor, als würdest du nicht so viel Gefühl in deine Worte legen, als hättest du es eilig, die Sache hinter dich zu bringen. Das ist Unrecht. Und als du wieder im Haus bist, lässt es dir keine Ruhe. Es tut dir leid, dass du keinen Sarg für Martha hast. Was für eine Verschwendung. Das ganze gehobelte Zedernholz im Keller des Gefängnisses. Du hättest dir Mühe gegeben und ihr einen wunderschönen Sarg gezimmert. Vielleicht mit einem Fenster für ihr Gesicht. Mit Silberbeschlägen. Etwas, das ihrer würdig ist. Du hängst das Kreuz über eurem Bett ab. Das Grab ist auch nicht tief genug. Ich gebe mir Mühe. Heiße Asche fällt auf deinen Nacken. Sie liegt weich in deinen Armen und ihr Parfüm verströmt einen starken Duft. Du trägst sie durch den Flur und ihre Füße stoßen gegen die Wand. Du legst sie neben Emilia. Du bringst ihr Haar mit den Fingern in Ordnung. Ihr blaues Kleid. Darüber würde sie sich freuen. Ich habe mein Möglichstes getan. Ich weiß, Jacob. Du sagst ihr, dass du sie liebst. Wirfst die erste Schaufel voll Erde ins Grab. Verlass mich bitte nicht. Doch, ich muss. Du verspürst einen Schmerz am Kopf und greifst nach oben, merkst, dass deine Haare in Flammen stehen. Du schlägst sie aus und fängst an zu laufen. Fentons Laden brennt lichterloh, genau wie Soderholms Apotheke. Die Fensterscheiben schmelzen wie Karamellbonbons. Ein Wind bewirbelt brennende Trümmer über die Straße. Und noch bevor du vor Docs Praxis den Gehsteig erreichst, fängt er Feuer und es lodern Flammen auf. Dein Fahrrad lehnt neben der Gefängnistür und du stürzt darauf zu, ohne die Hitze zu beachten. Du schleppst es auf die Straße, steigst auf und fährst in Richtung Enders Bridge, während Friendship zu beiden Seiten in Flammen aufgeht. Warum musst du bloß immer zurückblicken? Wenn du es bis zum See des Einsiedlers schaffst, kannst du bestimmt ins Wasser springen und das Feuer über dich hinwegziehen lassen. Du bleibst in der Mitte des Sees, drehst dich strampelnd um und achtest darauf, ob irgendwo ein Baum umstürzt und wie eine Axt auf dich herabsaust. Der Rauch bahnt sich einen Weg zwischen den Bäumen hindurch, wälzt sich direkt über das Wasser und einen Augenblick lang ist es stockdunkel. Du bist völlig blind und kriegst keine Luft mehr. Das Feuer kommt ganz plötzlich. Nicht aus den Baumwipfeln, wie du gedacht hast, sondern aus dem Unterholz. Es treibt einen Fuchs um sich hin. Sein Fell fängt an zu brennen, er strauchelt und das Feuer holt ihn ein. Eine alles verschlingende, undurchdringliche Wand, die dir das Gesicht versenkt, sodass du untertauchen und den Atem anhalten musst. Das Wasser wärmt sich auf, wird so heiß wie bei einem Bad. Die Flammen lassen nur die Gerippe der trockenen Kiefern übrig. Ganze Äste voll glühender Nadeln schweben über dich hinweg. Das Wasser ist so schwarz wie wochenaltes Achsfett. Der Feuersee, denkst du. Wenn das jemand verdient hat, dann du. Ja, ein Mörder. Nimm mich! Ein Leichenschänder. Nimm mich! Meinst du das ernst? Doch das Feuer ist schon vorübergezogen. Die Bäume und der Waldboden bleiben qualmend zurück. Du schwimmst zwischen den Fischen hindurch zum anderen Ufer. Das seichte Wasser ist heiß und du schleppst dich völlig verdreckt ans Ufer. Das Gras und die Erde rund um den Höhleneingang sind schwarz verbrannt. Hallo. Du steckst den Kopf in die Höhle. Hallo. Er liegt auf dem Rücken in der Höhle. Die Kehle ist aufgeschlitzt. Sein Kopf ruht auf einem Kissen aus Stroh. Das Messer liegt in seiner geöffneten Hand. Du gehst zu den Gleisen. Das Feuer ist darüber hinweggefegt. Du gehst an den flackernden Schwellen entlang und hinterlässt deine Fußabdrücke in der Asche. Deine nassen Kleider kleben an deinem Körper und sind dir beim Gehen hinderlich. Der Wind ist abgeflaut und es ist ziemlich still. Sogar ein bisschen kalt. Keine Vögel. Nichts. Es fällt keine Asche mehr vom Himmel. Und das Atmen fällt leichter. Inzwischen sind sie wahrscheinlich schon auf halbem Weg nach Milwaukee. Du wirst so weit gehen, wie es nötig ist. Gütiger Gott. In der Ferne ist etwas Schwarzes auf den Schienen. Und du reckst den Hals, um zu sehen, was es ist. Du gehst schneller, fängst an zu laufen. Es ist der Kessel einer Lokomotive. Das ist das Erste, was du siehst. Als du näher kommst, siehst du die Achsen, die hinter der Lokomotive aufgereiht sind, die unverbundenen Drehgestelle, das stählerne Gerüst eines Trichterwagens. Nur noch Metall. Die Kupplungen sind immer noch eingehängt und liegen auf den Schienen. Die Erde ist verbrannt und die Leichen sind überall neben den Schienen verstreut, liegen zusammengekugelt im Dreck. Sie sind zusammengeschrumpft und du kannst keinen mehr erkennen. Die Kinder lassen sich von den Erwachsenen unterscheiden. Mehr kannst du nicht sagen. Du machst dir nicht die Mühe, die Leichen zu zählen. Anscheinend wollten sie in den Wald laufen, sind aber nicht weit gekommen. Du fühlst dich ihnen noch immer verpflichtet, schuldest ihnen was. Und du steigst wieder auf die Lokomotive und holst das Schaufelblatt. Es ist anstrengend, aber die Erde ist locker und du hast Handschuhe dabei. Du bist harte Arbeit gewohnt. In Kentucky hast du sowas wochenlang gemacht. Du erinnerst dich, wie du dich um den kleinen Norweger gekümmert hast. Wie gut du ihn versorgt hast. Alle haben gedacht, er wäre dein Freund. Ihr beide wart unzertrennlich. So hingebungsvoll hast du auf ihn aufgepasst. Du hast nicht zugelassen, dass ihn jemand anrührt. Du hast seine Ärmel zugeknöpft, damit niemand die Stellen an seinen Armen sehen konnte, wo du nachts, wenn alle schliefen, Fleischstreifen abgeschnitten hast. Nachdem du ihn beerdigt hattest, hast du ein Gebet gesprochen, hast Gott ein weiteres Versprechen gegeben, bist auf der Stelle ein anderer Mensch geworden. Aber hast du dich wirklich geändert? Du hast es geglaubt. Jetzt weißt du es nicht mehr. Als du den Einsiedler begräbst, ist es dunkel. Du setzt dich in die Höhle, bist umgeben von den Habseligkeiten des Einsiedlers und klappst im Kerzenlicht das Messer auf und zu. Du hast dir eine Zigarette gedreht, um den Blutgeruch zu vertreiben. Das Messer ist scharf und einen Augenblick lang spielst du mit dem Gedanken. Beide Handgelenke, dann die Kehle. Tiefe Schnitte. Nein. Du klappst es zu, legst es auf den verbeulten Blechteller, weil du noch immer glaubst. Stimmt's? Weil du diese Welt liebst, du bist dir nicht mehr sicher, oder? Es ist leichter, allein zu sein. Nein. Ja, allein. Ohne einen anderen Menschen. Lüg nicht. Es gefällt dir doch. Nein, sagst du, aber es hat auch nichts damit zu tun, dass du dich gedemütigt fühlst. Die ganze Vorstellung von Buße ist selbstsüchtig, irregeleitet. Gott lässt nicht mit sich handeln, lässt sich nicht durch fromme Handlungen bestechen. Du nimmst das Schaufelblatt, bläst die Kerze aus und gehst nach draußen. Der Mond spiegelt sich im See, die Sterne schimmern am klaren Himmel. Der Geruch von Asche liegt noch in der Luft. Du gehst durch die Dunkelheit, stolperst durch den Wald, bis du die Gleise erreichst. Du machst dich auf den Weg nach Friendship und das Schaufelblatt schlägt bei jedem Schritt gegen dein Bein. Und es ist dir kein Rätsel, warum du das tust. Es ist kein Geheimnis. Ein Mensch, der verloren ist, will bloß noch nach Hause. Ein Ausgestoßener, wenn auch nur ein kleiner Teil von ihm, will dazugehören, hofft, am Ende Vergebung zu erlangen. Haben die Seelen in der Hölle ihre Gesichter nicht zum Himmel erhoben? Du denkst, dass du heute Nacht bei den Menschen sein musst, die du liebst. Das Glück der Anderen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Stuart Onan. Aus dem Amerikanischen von Thomas Gunkel. Die Rollen und ihre Darsteller. Jacob Hansen, Ulrich Mattes, Martha Hansen, Dorte Lisewski, Doc Gutersen, Friedhelm Tock, Lydia Flynn, Jule Ronstedt. In weiteren Rollen Gottfried Breitfuß, Hüseyin Çırpıcı, Hans-Josef Eich, Patrick Hebt, Thomas Hodina, Michael Holz, Hedi Kriegeskotte, Michael Speer, Andreas Serda, Frank Stöckle, Michael Tregor, Maximilian Tries, Klaus Weiß und Charles Wirtz. Ton und Technik Rolf Knapp und Claudia Peike. Regieassistenz Maidon Bader. Musik Pierre Oser. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Produktion Südwestrundfunk 2002.